Unser Leben ist in großer Gefahr. Reale Bedrohung. Was ist los im Jahr 2025? Friedrich Merz, CDU. Politiker bedroht unsere Freiheit. Wirtschaftssklaverei muss aufhören. Gamer dieser Welt, wir müssen uns wehren. Stopp die Sklaverei! Friedrich Merz, CDU. Wir müssen alle mehr und länger arbeiten. Nein! Stopp! Wir sind Gamer! Wir wollen unser eigenes Leben führen! Wir sind Menschen! Keine Roboter! Wir sind Gamer! Wir gehören euch nicht! Wir sind Menschen mit eigenen Interessen und Willen! CDU! Antichristliche Partei! Steht für Armut und Sklaverei! Gamer! Gamer. Wir sind Gamer. Unsere eigenen Interessen haben Priorität. Wir arbeiten alle viel zu viel. Der Alten Schlafmangel früh aus dem Haus und Abend nach Hause und direkt ins Bett. Ein Leben lang. Jetzt muss Schluss sein damit! Wir sind Menschen, keine Roboter! Wir sind Gamer, wir sind Streamer, wir sollen unser Leben genießen. CDU, antichristliche Partei, hat das Wort, kreist in ihren Namen, missbrauchen es jedoch. BBTV, Joyce Meyer predigt. Wir sollen unser Leben genießen. Mit Wirtschaftssklaverei nicht möglich. Wir müssen die Arbeitszeit um 70% reduzieren. Und Dinge, die gebaut werden, vernünftig bauen. Dann halten sie über 50 Jahre und Schluss mit Updates-Push. Wir sind Gamer! Wir sind Gamer! CDU, antichristlich. Wir sind Gamer. Petition eines Professors läuft bereits. Das Wort Kreis muss die Partei CDU aus ihrem Namen entfernen. Sie handelt antichristlich und steht für Sklaverei und Armut. Auch digitale Armut muss gestoppt werden. Gamer dieser Welt, wacht! Der Mensch ist keine Maschine. Arbeitszeit verringern. Wettbewerb darf es nur in Games geben. Im Real Life. Nur eine Versorgung. Das Geldsystem abschaffen. Geplante Obsoleszenz stoppen. CDU und AfD. Politiker für immer in den Knast. Unser Leben ist in großer Gefahr. Gamer sind Menschen. Nur weil wir Gamer sind, sind wir keine Sklaven. Wir gehören euch nicht. Digitale Armut ist ebenso eine derzeit echte Gefahr. Gamer! Wehrt euch! Bürgerfürst wie Amerika-Fürst. Und was ist AfD? In-Gamer AfD bedeutet asoziale Fuckers Deutschland. Steckt sie mit der CDU zusammen in den Knast. Für immer. Gamer! Gamer! Er hat einmal der Teil! Wer die ist Leben.